hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann na na Nachrichten. Ballermann na na Nachrichten. Auf Deutsch! Russische Kampfjets fliegen beim Manöver unerlaubt über NATO-Gebiet her. Über England bis kurz vor Portugal gab es viel Krawall mit Überschall. Alle Russen sind schon da. Als einziger sieht Dobrindt die Maut positiv. Auf dem Asphalt, da sind die Räuber. Und die Bundeswehr wird per Gesetz attraktiv. Sexbomb, Sexbomb und Sexitaner zu. Es gibt Protest! Es gibt Protest! In Budapest! In Budapest! Ungarn rebelliert gegen Internetsteuer. Meinungsfreiheit, sie wollen gebührenfrei sein. Organisiert jetzt Hooligans für Internetsteuer! Ballermann, na na na Nachrichten! Ballermann, na na na Nachrichten! Mehr Spaß, einfach SWR3.